vor uns, Licht überflutet, eine viel, viel tausendköpfige Menge. Man meint, fast die ganze Stadt Trier wäre versammelt. 20.000, 30.000 Menschen, wie viel mögen es sein. Unter uns dicht vor dem Palast auf dem Konstantinplatz, die offiziell Eingeladenen, die Sänger, der Dirigent auf hohem Podium und auf der herrlichen, barockenen Balustrade dieses kurfürstlichen Palastes stehen die Vertreter des Reichs, Staates Preußen und viele andere Offizielle. Unter ihnen ragt hervor Oberbürgermeister Dr. Weitz, der Oberbürgermeister dieser vielgeprüften Stadt Trier, von der wir in den letzten 12 Jahren so manches Bittere gehört haben. Und wir, die wir heute Mittag hierher kamen, in die alte Kaiserstadt an der Mosel, wir sahen, wie uns die Freude der Bürger entgegenflog. Kein Auto ohne Fähnchen, Taxameter weithin begrenzt, kein Haus ohne Flagge, vor allem vorherrschend die Farben der Stadt Trier in Gelb-Rot. Denn mitten dieses Trubels, wie ein Wächter aus alter Zeit, die Porta Nigra, heute Abend umströmt von Tausenden, die auf den Festplatz eilten, die Porta Nigra selbst herrlich beleuchtet. Und über uns und um uns die herrliche Juni-Juli-Natur, wie wir sie uns nicht schöner denken können für eine solche feste Stunde. Soeben wird durch Lautsprecher vor den Aber- und Abertausenden die Feier, eine Feier vom Marktplatz der Stadt Saarbrücken nach hier übertragen. Und nicht selten brauste der Ruf der hier stehenden Tausende in den Jubel unserer Saarbrückener Landsleute hinein, an die wir ja heute bei der Befreiungsstunde der letzten dritten Besatzungszone besonders gedenken. Gleich wird von Saarbrücken her der Läufer der großen Staffette, 450 Läufer der deutschen Turnerschaft, hier eintreffen, die heute Abend um 20 Uhr in Saarbrücken gestartet wurde, und wird die Glückwunschadresse der Stadt Saarbrücken nach Trier überbringen. Nun wird sprechen der Herr Oberbürgermeister von Trier, Dr. Weitz. Ich ansah. Deutsche Frauen, deutsche Männer, Trier ist frei. Der letzte Franzose hat die Mauern unserer Stadt verlassen. Die fremden Fahnen am deutschen Rhein sind niedergegangen. In die finstere Nacht versunken ist das Leid und die Schmach fast 40-jähriger militärischer Fremdherrschaft. Der 1000-jährige Traum Frankreichs nach der deutschen Rheingrenze ist ausgeträumt. Der Ruhmestag des deutschen und des preußischen Rheinlandes ist angebrochen. Wir sind wieder ein freies Volk auf freiem Grund.